eine Kultur, ein Image, Style, das spricht die Leute an. Ich glaube, ein Stück weit haben wir das auch ganz gut hinbekommen. Ja. Also sagen einfach Freunde anrufen und gesagt, hey, ich mache jetzt das. Nee, ich glaube, das ganze Look and Feel der Seite, ja, entspricht, wir haben diese Left-Side-Box, das ist eine Left-Side-Box. Also wie gut die Seite bekannt ist. Ja, diese Box ganz links, da haben wir irgendwann jede Menge unten reingehauen. Also, oh ja. Ja, wir haben Frisbee gespielt und Frisbee ging kaputt. Da haben wir reingeschrieben: Hey Jungs, unser Frisbee-Scheibe ist kaputt, könnt ihr uns eine Scheibe vorbeibringen? Und irgendwie 200 Leute, 1000 Leute lesen irgendwie: Ja, ich brauche eine Frisbee-Scheibe. Und kamen Leute mit Kuchen vorbei oder mit einem Basketball oder irgendwie so, solche Geschichten. Und dann, oder wir waren im Sommer, genau, Deutschland wird Weltmeister. Das war auch so eine lustige Aktion. Kamen halt ein paar Nutzer, die einen Brief an das deutsche Nationalteam geschrieben, also Fußballteam geschrieben hatten. Wir haben mit allen tollen Wünschen und kamen zu uns, hey, lass uns doch mal irgendwie ein Deutschland-Trikot der Kanzlerin bringen und ihr sagen, hier sollen beim nächsten Spiel, wenn sie da auf der Tribüne hockt, das Deutschland-Trikot tragen. Und dann haben wir so große Schilder gemacht und also Deutschland-Trikots angezogen und da kamen auch nur drei Reporter mit Fotografen von der Bild-Zeitung auch unter anderem, sind wir zum Kanzleramt gegangen und hätten fast einen Termin mit ihr bekommen. Das wäre echt ganz lustig, aber sie hatte mit der Frau Knoblauch gerade einen Termin, haben dann mit ihrem Pressesprecher einen Termin gehabt, haben eine Führung bekommen, haben die Bilder dann ins Netz geladen und das ist dann wirklich, ja, die Leute haben das mitbekommen und in der WM-Euphorie letzten Jahres, ich meine, das kam wirklich extrem gut an und hat sich auch wirklich stark rumgesprochen. Solche Aktionen wirklich nah an der Gruppe sein, wirklich in Kultur sowas schafft. Ja. Ja. Wir sind zurück im Internet. Wir waren gerade bei der Frage, bevor es abbrach, in so einer ganz kurzen Zeit eigentlich von null so bewertungsmäßig auf 100 Millionen. Was macht das für das Team? Was macht das für einen selber? Ist das nicht was, wo man so ein bisschen Bodenhaftung verliert? Ja, also wie gesagt, wir hatten auch wirklich Glück mit den Leuten, muss man sagen. Und die Entwicklung ist ja nicht so, dass man da sitzt und irgendwie nichts hat und plötzlich hat man wirklich gute zweistellige Millionenbewertungen, die man sich um die Ohren geschlagen bekommt. Es gab ja eine ähnliche Entwicklung in den USA schon, da kannte man. Ja, zu dem Zeitpunkt hat Facebook, gab es Gerüchte über Facebook, ob sie jetzt 1,5 Milliarden Dollar irgendwie oder 2 Milliarden Dollar von Yahoo oder Google oder von wem auch immer bekommen. Und das kann man ja runterbrechen auf die eigene Größe und schauen und auf das eigene Marktpotenzial. Von daher wussten wir schon. Aha, Sie wussten schon, was auf Sie zukommt. Ja. Das war eigentlich schon, also es war nicht überraschend, sondern nicht Sie nur. Wussten eigentlich, worum es geht. Ja, klar. Ja. Also wir wussten ja schon, was wir tun. Ja. Wir wussten, um was es geht. Toll. Ja. Und als es dann soweit war, ist ja doch nochmal was anderes. Ja, also wie der letztendliche Preis zustande kommt, das ist ein Krimi für sich. Und ja, also ich meine, es gab ja immer wieder Spekulationen. Wir sind mit XY im Gespräch, mit Facebook, Yahoo, Springer, Bertelsmann, Hausbring. Stimmt, also ich meine, wir waren mit allen im Gespräch. Ich meine, man geht einfach auf eine Konferenz und trifft sofort alle und es sind, ja, man, wir waren schon längst, also im Sommer 2006 waren wir schon mit allen potenziellen, vielen potenziellen Kandidaten im Gespräch. Oder unser Netzwerk, also das ist unsere Business Angels. Also es ging in der ganz kurzen Zeit eigentlich, zwischen Mai und Juli, August oder sowas, war ja, der entscheidende Durchbruch. Genau, ja. Da war es klar, dass es jetzt nur Frühsommer wird. Ja. Und das hat nicht Sprengsatz in der Gruppe ausgelöst? Nee, das war lustig. Es war eher, dass es zusammenhing? Nein, oder es hat uns angefallen, wir wurden noch sehr euphorisch, hatten echt extrem viel Spaß und haben gut Gas gegeben. Ja, meine Zitate wurden, also vor allem ich nach außen, ich war ja so ein bisschen der Außenminister halt auch bei der ganzen Sache, habe dann auch ein paar nette Sprüche abgegeben, weil ich das ganz, ganz lustig fand und es hieß dann irgendwie, ich wäre viel zu selbstbewusst und bla und solche Dinge. Da wollte ich auch noch drauf zurückkommen. Sie sind ja in einem Alter, wo man halt eine Menge Sachen sagt und wo eigentlich kein Haar nachdreht und plötzlich ist man in so einer Position und dann haut einem das die Zeitung so um die Ohren. Wie war denn das? Ja, das war nicht so angenehm. Also bis etwa Anfang oder Mitte Oktober letzten Jahres haben wir echt wirklich sehr gute Presse gehabt. Wirklich sehr gute Presse. Und danach durfte ich lernen, wie die Medien funktionieren. Ja, also anderthalb Monate lang wurde uns alles um die Ohren geschlagen. Irgendwie jeder dumme Spruch, den ich irgendwann mal abgegeben habe, wurde hochgejazzt zum Skandal. Ich meine, die zwei bekanntesten Sachen waren einmal der Völkische Beobachter, diese Party-Einladung. Also ich finde, man kann Faschos ruhig verarschen. Also es geht da nämlich nicht um die Opfer, sondern um die Täter. Ich meine, so eine Institution für eine Party-Einladung zu missbrauchen, ist schon eigentlich, kann man lustig finden. Also ich bin auch ein Fan vom Titanic-Magazin, da geht es ja nur um sowas. Oder dieser Film von Helge Schneider und Daniel Levy, mein Führer ist, geht ja auch alles in die Richtung. So, okay, diese Domain habe ich vor 4 Jahren, mal, ich glaube 2003 mal reserviert gehabt, also nicht kurzfristig, wie das auch viele geschrieben haben, ohne es zu wissen. Und dann kam wir waren zu 10 oder so, im Sommer, okay, wollten zugleich auf die 100.000er Party feiern, 100.000 Nutzer. Und dann haben wir das halt genommen, ja, und umgemodelt irgendwie in einer, ja, eine Überschrift war feiern bis zum letzten Mann irgendwie. Und überall unser, ist die Hakenkreuze raus und natürlich StudiVZ-Logo reingehauen, wirklich einen Spaß, einladend, satirisch. Hat auch großartig, das habe ich da, also genau. Und dann habe ich die Einladung an alle Gesellschaften, Mitarbeiter zugeschickt. Und für einen Tag war es online, dann war es wieder offline. Ja, leider habe ich die Einladung auch an einen PR-Menschen geschickt, der sich bei uns beworben hat, einen Mark P. von Hamburg, der einen PR-Auftrag von uns nicht bekommen hat, der dann das ein Screenshot davon gemacht hat, einen Journalisten rumgeschickt hat. Ein halbes Jahr später war das dann ein riesen und böses Ding, also ein Racheakt einfach so. Das andere waren irgendwie Spaßvideos. Na, das eine war auf der Toilette, wo ich auf einer Party war. Und ein Mädel zusammen mit, also unsere ganzen Freunde und ihre Freunde haben eigentlich den ganzen Abend rumgehangen. Das war im Rio, nee, im Rodeo. Rodeo letzten Jahres. Und dann habe ich meinen Blog hier übrigens, da war ich da und da um 4 Uhr morgens, wir waren beide ein bisschen angedüttelt. Und dann habe ich irgendwie, meine Kamera habe ich immer dabei, das ist die hier, also fast immer. Ne? Ich hatte diese Party, also ich habe ein bisschen Stefan Raab oder so Entertainer gespielt in der Rolle, dass ich irgendwie, es gibt noch 20 andere Videos, die findet man zum Teil auch auf YouTube. Was ist deine Botschaft? Das war meine letzte Frage, war, was ist deine Botschaft? Da habe ich irgendwie Punks, Leute in der U-Bahn, alle möglichen Leute zu interviewen versucht. Okay, Kamera drauf gehalten, hat es 2,5 Minuten lang irgendwie erzählt über die Party und was toll oder schlecht ist. Ja, in dem richtigen Kontext war es okay. Das Video stand aber auch auf YouTube. Ein halbes Jahr später, Blog war vergessen, Beitrag verschwunden, haben Leute gemeint, Esan, Dariane belästigt Frauen auf Toiletten, findet sie dabei. Und haben wirklich Zeitungen geschrieben, Esan versteckt so ungefähr, man versteckt sich mit der Kamera auf Frauentoiletten. Und die Journalisten schreiben da gerne voneinander ab. Das war dann wieder so ein Skandal. Ja, mit den beiden U-Bahnen, also es gab auch so ein U-Bahn-Video. Allmählich hatten wir dann schon Übung. Aber wie ist denn das so beim ersten Mal? Das ist ja dann doch, dann liest man das in der Zeitung, ist das nicht... Haut einen das nicht aus der Bahn oder wie ist es? Also es war schon eine große Belastung. Also jetzt im Nachhinein, ich wusste, ja, ich meine, es hat gewisse positive Aspekte gehabt, die zum Teil gewollt waren. Also dieses, ja, ich mache auch ein bisschen gerne ein bisschen Radau-Marketing, das dafür war das, ja, das Blog hat auch diese Funktion. Ja, also einiges war schon, ja, schon irgendwo gewollt, aber die letztendliche Dynamik, wie viel, das darf ich jetzt nicht sagen, aber die letztendliche Dynamik, das hat uns schon überreicht, das war dann, das ging ja auch, wurde dann auch sehr stark übertrieben. Also das hat dem Bekanntheitsgrad von StudiVZ über die Zielgruppe der Studenten hinaus sehr geholfen, aber in meinem Fall, wenn ich dann noch Leute treffe, die dann meinen, ich würde wirklich... Also eine Berliner Zeitung hat mich zum Nazi-Boss irgendwie hochgestilisiert, das fand ich dann irgendwie so ein bisschen... Wenn man sich mein Profil mal anguckt oder... Also hier ist eine Überschrift wie Deutschlands heißeste Start-up vor die Wand fährt. Das ist von der Welt, die schreibt... Also die Untergangsphilosophie. Ne? Ja, ganz brutal. Also was wir zum Beispiel, wie gesagt, ich habe echt sehr viel gelernt über wie Medien funktionieren. Also ein Strickmuster ist Skandale generieren. Skandal generiert man oft, also man pusht gerne Figuren hoch und dann lässt man sie sich abstürzen. Das ist die Logik. Wenn sie auf dem Denkmal stehen, ist der nächste Schritt, der skandalös ist, nur noch, wenn man es wird ja langweilig, ein positives Zustand, also, genau. Ja. Viele nehmen einfach die Strickmuster 10% Wahrheit, 90% erfunden, schreiben wir mal aus den Blogs ab. Oder zu Recht gereimt, das macht ja Sinn, könnte ja stimmen, aber das stimmt dann einfach nicht. Solche Geschichten... dann halt auch, dass wirklich neue Interessen hinzugekommen sind, die wir völlig unterschätzt haben, zum Beispiel als Konkurrenten. Natürlich, wir wissen von einem, also wir haben von einem Leipziger Konkurrenten gehört, dass die 10 Praktikanten damit beschäftigt haben, von Tag und Nacht nur negativ und Desinformation in Blogs und Foren und so weiter zu verbreiten. Ist echt mühsam. Was und hilft einem, da rauszukommen? Sie haben es ja offenbar geschafft. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Weil diese Erfahrung fast jeder macht. Natürlich schießen Konkurrenten ein. Ich kann auch eine Reihe von Geschichten erzählen, was die Teehändler über mich erzählt haben. Also, und das steht dann in der Zeitung, wenn ein aus dem Osten dahergelaufener Hochstapler, der sich als Professor ausgibt und schlechten Tee und so weiter. Also so Geschichten stehen dann in der Zeitung. Wie, was, wenn Sie da morgens das aufschlagen oder einer ruft Sie an, wie kommen Sie da raus? Also wie kommt man da wieder auf eine positive Schiene? Wir haben dann auch, ja, wir waren recht unbedarft, wir haben da auch ein paar Kommunikationsagenturen hinzugeholt. Also unser Vorgehen war jetzt wirklich, dass ich dann für 2 Monate lang, obwohl ich wirklich immer das Gesicht nach außen war, auch immer die Interviews gegeben habe, 2 Monate lang mich zurückgezogen habe und verschwunden. Also ich war dann für Journalisten nicht mehr zu sprechen, also ich, dann haben sie spekuliert, ob ich jetzt irgendwie rausgeworfen wurde. Was ein bisschen schwierig ist, wenn ich einer der Hauptanteilseigner der Firma bin. Wer soll mich denn rausschmeißen? Ja, also habe ich mich halt 2 Monate zurückgezogen, dann hat sich das Ganze beruhigt. Es gab dann auch eine Entschuldigung, wenn es irgendwelche Missverständnissen. Und dann hatten sich die Leute daran ausgeschrieben und ja, bis Ende Dezember, bis Weihnachten war es dann auch vorbei. Hat es eigentlich negative Auswirkungen gehabt auf das Projekt selber? Nein, meiner Meinung nach hat es immer genützt. Leute unter Protest, Hat wahrscheinlich es gab gemacht. Proteste, irgendeine Berliner Uni, ich glaube Asta, ich weiß nicht, hat irgendwie zum Boykott aufgerufen und ich glaube die Schweizer Uni auch, weil ich ja so ein böser, keine Ahnung, böser Mensch bin. Und haben sind die Leute den Boykottaufruf gemacht? Ich glaube, es hat alles nicht so viel gebracht. Es hat uns mehr genützt mit Abstand, als nicht vielleicht geschaltet. Das ist ein Begriff von Ihnen, Radau-Marketing, habe ich noch nicht gehört. Das ist ein Konzept, dass Sie sagen, man muss auch ein bisschen... Ja, also ich sehe mich ein bisschen halt, also ich war der Chief, also ich bin gerne auch der Chief Entertaining Officer und das macht mir halt auch Spaß irgendwie. Neue Definition von CEO, ja. Also ich sehe mich, das ist mein Blog, das war mein Lieblingsspielzeug, Spielfahrt ist mein Lieblingsspielzeug. Ja. Jetzt nicht mehr so sehr, als das jetzt verkauft wurde, leider. Aber klar, also das ist, glaube ich, das, was ich meine vorhin mit Fans und dass die Leute gesehen haben, das sind echt Leute, die Spaß an der Sache haben. Ja. Na. Kann man auch Marketing dann nennen. Ja, also aber das sieht man meinem Charakter auch. Ja, das ist so eine Phase. Jetzt sind Sie aber so ein bisschen aus dem operativen Geschäft, ziehen Sie sich zurück und gehen in den Aufsichtsrat. Habe ich so als Gerücht gehört. Ist das, ja? Gab eine Pressemitteilung zu, ja. Also, okay. Ja, genau. Ich bin immer vorsichtig, was Sie erzählen. Also die Firma hat über 100, ja, das stimmt natürlich. Dann hat jetzt wieder über 100 Mitarbeiter. Es wurde verkauft, es gibt neue Anteilseigner, die daran auch interessiert sind, da ein bisschen Sicherheit reinzubringen und jemand, der nur ein Praktikum vorher gemacht hat. Ist komisch und ansonsten. Deswegen, da kommt auch jetzt ein neuer CEO, der wird wahrscheinlich nicht so entertaining sein, wie ich das war. Das ist auch okay für die jetzige Phase der Firma. Das ist, also was das mein Gehalt angeht, bin ich in einer glücklichen Situation, auch das gesamte, der Earnout, der noch eine Weile gehen wird, das ist alles, also ich muss gar nichts machen, ich bin sozusagen im Urlaub. Ja, ja, das ist mir klar. Sie haben einen wahrscheinlich zweistelligen Millionenbetrag. Darf man wissen, was so ungefähr ist? Oder? Es ist zweistellig, ja. Zweistellig. Das reicht auch. Ja. Und jetzt überlegen Sie was Neues oder sagen Sie, jetzt habe ich Geld. Eigentlich würde ich nochmal... Klar, also werden Sie Serial Entrepreneur, kann man das sagen? Ich habe ein paar Visionen über mich selbst, klar. Also als Luxusarbeitsloser jetzt am Strand rumzuhängen, das hatte ich jetzt nicht vor. Also ich habe jetzt ein bisschen Urlaub gemacht, nachdem ich irgendein Jahr lang fast jedes Wochenende durchgearbeitet habe und auch Nächte lang oft im Büro verbracht habe. Also meine Wohnung und Arbeit, das war alles eins. Also ich habe so ein 30 Quadratmeter Einzimmer-Apartment, also da bin ich immer noch. Und da war ich aber praktisch nie, da war so ein Bett zum Teil lang. Da ist ein Stuhl drin, der Holger Jonsson bei mir in einem. Ich wollte ihn mal besuchen, weil er krank war, sagt, er geht nicht, ich habe keinen Stuhl. Du musst mit mir auf dem Bett sitzen und ich weiß nicht so. Einen Stuhl hatten Sie, aber ist, also ich sage deswegen, es ist nicht so, also man gibt da nicht wahnsinnig Geld aus und sagt, als erstes brauche ich ein teures Auto, eine große Wohnung, also, sondern Sie waren Tag und Nacht mit Ihrem Kind, mit Ihrem Ideenkind. Und das ist auch wichtig. Also ich mag gerne Spaß haben und auch andere Dinge machen. Ja, also schauen wir uns die Projekte an, Leute kommen zwar auf mich zu, aber in den letzten anderthalb Monaten habe ich jetzt wirklich jetzt Urlaub gemacht, ich war in der Schweiz, dann war ich zwei Wochen in Israel, und jetzt war ich fast zwei Wochen in den USA, Miami Beach, South Beach kann ich sehr empfehlen, also... Haben Sie richtig Urlaub gemacht oder saßen Sie ständig mit Handy? Und ja, nee, ich habe fast nicht mehr meine Mails gecheckt in den letzten anderthalb Monaten, muss man sagen. Also nicht mehr richtig, also fast nicht mehr. Und okay, in den USA war ich noch auf der Konferenz, New Orleans, das noch vier Tage. Aber es war weitest, ja, ich konnte nicht ganz ab, also das Handy ganz abschalten ging nicht und es kommt schon immer wieder Leute. Aber es war weitestgehend Urlaub, ja. Und jetzt dieses Kind von Ihnen, das ist ja ein Stück weit doch Ihr Ideenkind, das lassen Sie jetzt laufen und können es jemandem anderen abgeben? Ist das so ganz leicht? Ja, das ist ungern, aber das ist, ja, Gott. Da gibt es noch einige Diskussionen, die noch geführt werden müssen, ja. Aber als Aufsichtsrat haben Sie ja doch eine, und Sie haben ja auch Stimmen weiter in der Company. Stimmen, ja, ach so, so gesehen, ja. Leute, ja, die das unterstützen, ja. Ja. Also letztendlich muss man sagen, ein deutscher Medienkonzern funktioniert anders, also ganz andere Charaktere und eine ganz andere Kultur als das, was ich bislang praktiziert habe. Ich glaube, da passt man vielleicht auch nicht in jeder Hinsicht zusammen. Das ist auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe und mich nirgends bewerben wollte, weil ich mich gerne so verhalte, dass das sehr viele Leute nicht mögen. Dass sie ahnen, dass sie bei den Bewerbungen nicht so gut abschneiden. Nee, das kann ich, glaube ich, ganz gut, aber dieses... Also bei uns in der Firma gibt es die Kultur, dass die beste Idee sich durchsetzt und nicht das die Idee irgendwie sich deshalb durchsetzt, weil jemand in der Hierarchie höher steht oder nicht. Mhm. Ja, das funktioniert in Konzernen und die Leute, die Manager sind in solchen Konzernen, die ticken, glaube ich, ein bisschen anders. Warum haben die das eigentlich gekauft? Ich verstehe es bis heute nicht. Bis heute nicht? Also, man hat, ich meine, die Bewertung spiegelt ja die, ein Stück weit auch, ist, na, die... Das ist mir klar, aber so ein Konzern, also Ihre Kultur und das, und auch das, was in der Zeitung stand, und so ein Konzern, ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja klar, aber die deutschen Medienkonzerne haben mittlerweile, das hat zwar sehr lange gedauert, bei manchen Konzernen hat es noch länger gedauert als bei einem anderen Konzern. Die Welt, sehe ich da gerade. Egal. Also ich glaube, also es gibt zum Beispiel Gerüchte auch, irgendwas, diese, zum Beispiel, wieso kommt so ein Artikel zustande? Eine Phase, wo wir in Verhandlungen sind. War das vielleicht ein Versuch, den Preis, Kaufpreis zu drücken? Sie abzuschießen. Das ist also von der Überschrift her und vom Text her, denke ich, das ist ein massiver und kein schlechter Versuch, jemanden mit einem Schuss sozusagen aus der aus dem Feld zu schießen. Also das die Welt ist zwar recht boulevardmäßig, zwar nicht so stark wie die Bild-Zeitung, Axel Springer. Also ich komme von der Seite. Liest man nicht so, die nimmt man nicht so für voll, aber das ist eine seriöse Zeitung. Genau, einem Boulevard-Thema zu widmen, das ist schon ein bisschen merkwürdig, auch vom Timing. Man kann natürlich nie mal alles was nachweisen, und, ja, aber es gibt aus verschiedenen Seiten Stimmen, die da gewisse Dinge vermuten, die wir jetzt nicht aussprechen wollen. Solche Dinge haben wir einfach unterschätzt, also wussten wir vorher nicht. Das fanden wir auch zu gemein. Dass das so hart ist, also dass das mit so einem Nachdruck schießt. Genau. Jetzt haben wir den Faden ein bisschen verloren. Sie sind nicht mehr so richtig dabei, so das Ideenkind ist da. Achso, warum? So ach ja, genau. Bisschen, wie der Wert der Firma zustande kommt. Also das, der Wert spiegelt ein Stück weit auch die zukünftigen, also in Zukunft zu erwartenden Einnahmen wider. Jetzt haben wir über 2 Millionen aktive Nutzer. Wie gesagt, also vergleich entweder mit einem Privatsender, ja, mit im Schnitt eine halbe Stunde einschalten, gucken, oder mit einem Anzeigenblatt, was 100 pro Nutzer, also 2/3 der Nutzer täglich 100 Mal durchblättern, 100 Seiten sich angucken. Das ist, was wir da haben, ist größer als eine Regionalzeitung und von der Zielgruppe extrem attraktiv, sehr, sehr scharf auf die Zielgruppe Studenten, fokussiert auch vom Alter her, sehr gut targetbar. Und wir haben jetzt noch internationale Tendenz, gehen jetzt auf die Schüler und sind dort bei, ich glaube, knapp 400.000 Schülern. Tägliches Wachstum, wie gesagt, Schüler und StudiVZ kulminiert zwischen 15.000 und 20.000. Wir können durchaus Ende des Jahres, wenn das mit Polen, wo wir sehr gut stehen, bei 10 Millionen Nutzern sein. Und dann haben wir, war der Kaufpreis kein Kaufpreis, sondern ein symbolischer Preis. Und das geht dann auch nach der zukünftigen Entwicklung. Also klar. Sie haben noch so ein, wie bei Skype auch so ein Plus-Plus, wenn es sich weiter gut entwickelt. Ja, klar. Ja. Also es gibt so eine Struktur. Und das ist den Kaufpreis rechtfertigen. Was die Konzerne wirklich verstanden haben auch, ist, dass Internet, die elektronischen Medien eigentlich die Zukunft sind und dass die ganzen Print, fast alle Print-Geschichten da eingehen und auch an Attraktivität verlieren. Da müssen sie was kaufen. Also die Konzerne haben wirklich aufgrund ihrer Kultur und der Zusammensetzung ihrer Leute nicht die richtigen Leute, die Innovationen hervorbringen oder gute Dinge umsetzen können, sondern ich nenne sie gerne Konzernbürokraten. Ja. Ja, und zudem ja, und müssen halt einfach kaufen, was sie nicht selbst hervorbringen können. Jetzt sind Sie in so einer Denkpause, machen ein bisschen Urlaub. Gibt es eine Idee, wie es weitergehen soll? Sie bleiben dabei, Sie setzen sich nicht zur Ruhe. Sie wollen natürlich was machen. Also ich sehe mich zum einen die Rolle des Business Angels. Ich glaube, das, was ich gelernt habe und vom Netzwerk her und so weiter, es sollten alle, die eine gute Idee haben und an sich glauben, aber auch alle anderen zu uns kommen. Und es macht keinen Sinn, ausschließlich zu 3 Brüdern zu rennen, ja, auch wenn die 3 Brüder extrem gut sind und sehr gut sind. Aber es macht auch immer Sinn, sich andere Meinungen anzuhören und andere Helfer sich ins Boot zu holen. So wie das bei StudiVZ, wie wir das damals gemacht haben. Also einmal die Rolle als Business Angel und Mentor. Und zum anderen werde ich wahrscheinlich mehr oder weniger zu 100%, je nachdem, was es für ein Projekt ist, auch selbst wieder mit einem Team steigen. Sie sind ja noch nicht sehr alt. Ich habe Ihr Alter nicht 26. 26. Dann nochmal selber starten, aber auch Business Angel, Berater, alles Mögliche. Ja, die Business Angel-Rolle kommt erstens durch Erfahrung und durch das viele Geld, das jetzt da ist, dass die Möglichkeit einfach eröffnet, was man vorher nicht hatte. Ja. Gibt es irgendeine Richtung? Klar, Internet wahrscheinlich. Fokus aber, Internet, aber ich kann mir auch vorstellen, in ganz anderen Bereichen rumzuwirbeln. Also, dürfen wir was wissen? Naja, nicht so richtig. So also wenn ich vom Vorbild her recht cool finde, also was heißt Vorbild, also als Benchmark, das ist ein englischer Ausdruck, weil dafür Standard, ist der Richard Branson, der einfach, keine Ahnung, hunderte Firmen mitgegründet hat. Absolut. Ja, einfach in allen Branchen, in allen Industrien aktiv ist. Das finde ich eigentlich sehr cool. Ob ich so reich oder nicht, ist zum Beispiel auf einem anderen Blatt. Vielleicht sind das Spinnereien, wenn ich 26-Jährige Glück hatte. Oder auch mehr, weiß ich nicht. Ja. Bei Branson verwende ich immer das Wort, we need to Branson the German economy. Also dieses Element von einem. Vielleicht machen wir dann Ihren Namen demnächst auch. Der ist so eine Ecke älter und da haben wir noch viel Zeit, um ihn einzuholen. Wäre doch klasse. Und der hat dann zwar Radau-Marketing ja auch gemacht mit seinem Heißluftballon. Und einmal ist er ja beinahe runtergefahren. Das ist schon mehrfach schon, der macht sehr viel Radau. Ja. Licht sich auch gerne mit ganz vielen Damen ab, egal was er macht. Das mache ich auch gerne. Ja. Gut, also ich denke, haben wir einen guten Eindruck bekommen und haben so ein bisschen verstanden, wie es gelaufen ist. Ich habe es jedenfalls mehr verstanden und alles Gute und erstmal verabschieden wir uns hier aus dem Internet und sagen ganz toll, dass Sie hier waren. Großartig, wünsche Ihnen noch viel Glück und lassen sich nicht aus dem Takt bringen. Auf keinen Fall, nein. Von solchen Sachen. Okay, vielen Dank.